Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 41. Henochs Berufung zum Prediger. Erster Teil. 21. September 1840. Und als der Adam diese Rede durch meine besondere Zulassung beendet hatte, da wurde sein Inneres wieder geschlossen um seines Heiles willen. Seht, Enos und Henoch aber wunderten sich über alle Maßen und konnten nicht begreifen den hohen Sinn dieser Rede und fragten den Adam, was er denn damit hätte sagen wollen. Er aber staunte sie an und wusste kaum, dass er etwas geredet hatte, und fragte sie entgegen, was er denn eigentlich gesprochen habe. Seth aber sprach darauf: O Vater, siehe, du hast uns enthüllt deine wundervolle Werdung vom Anbeginne aller Wesenheit und zeigtest uns die unbegreifliche Führung der ewigen Liebe. Wir verstanden es nicht und wollten dich um eine nähere Erläuterung bitten. Daher vergib uns den Fehltritt unserer Neugierde. Wen sollte auch nicht wundern solcher Dinge, die soeben von deinem Munde an unsere Ohren gedrungen sind? Adam aber stand auf, erregte sich und sagte: So ihr aber wunderbare Dinge nun vernommen habt, so denket, dass sie vom Herrn und nicht aus mir herrühren, und so wisset ihr ja auch, wem zunächst Dank und Ehre gebührt. Lobet daher den Herrn, da er die höchste Liebe und Weisheit selbst in aller Heiligkeit ist, und denket, dass der Mensch dem Menschen nichts geben kann, außer er hat es zuvor empfangen von der Liebe des Herrn, der da der alleinige Geber aller guten Gaben ist. So euch irgendetwas Gutes gegeben habe, so habe nicht ich, sondern der Herr hat es euch gegeben. Mangelt euch Licht, so sehet empor zum Lichte, der Himmel, und da werdet ihr dann ja doch sehr leicht erkennen, woher das Licht aller Lichter unablässig strömt. Denn wo eine Gabe jemand gegeben wird, da ist auch der große heilige Geber nicht ferne. Daher sucht ihn, und ihr werdet ihn wohl auch finden, und das Verständnis der Gnade wird nicht unterm Wege bleiben. Dieses beherzigt wohl, denn Adam, euer aller Vater, sagt euch jetzt, wie zuvor, das Übergehende der Werdung, Klammer auf, das heißt den Übergang der Werdung von Luzifer zu Adam, Klammer zu, aus der sich herablassenden großen Gnade des ewigen, überheiligen, überguten Vaters. Da aber der Heilige, Liebevolle, tat das Seinige, so tut ihr auch das Eurige und gehorchet in allen Dingen. Amen. Und seht, da verneigten sie sich gegen Adam und gingen ihren Weg und besprachen sich unterwegs, was da wohl zu tun sein dürfte. Und Henoch, der jüngste von allen, der da ohnehin seiner besonderen Frömmigkeit wegen ein Lehrer meines Namens war, nahm das Wort und sagte zu seinen Vätern: Väter, Adam, unser aller Erdenvater, hat Worte gesprochen, voll Weisheit und tiefen Sinnes. Wir verstanden sie nicht, denn er redete, was er nicht wusste, dass er also geredet hat. Wenn dem so ist, da ist ja leicht das Verständnis, wie ergreifend er geredet hat. Denn hätte er geredet als Mensch, wie hätten wir als Menschen ihn nicht verstehen sollen? Da er aber redete, nach menschlicher Weise zwar, Dinge aus dem Namen Gottes mit der Zunge des Geistes, der da war, ein Zeuge der Liebe in und aus Gott. So konnte unser fleischlich Wesen freilich nichts verstehen von all dem, was Gottes und des Geistes der Liebe ist. So es aber nun gesagt wurde, aus dem Geiste der Liebe nach dem ewigen Rate der Heiligkeit Jehovas, so musste es gesagt werden zur Verherrlichung des allerheiligsten Namens. Wir verstehen es ja nicht mit unserer Kurzsichtigkeit, aber es ist einer, der es versteht. Und dieser eine ist die ewige Liebe des Herrn. Aus ihr ist alles hervorgegangen, was da ist, und so auch unsere Liebe zu ihr. Und so empfinde ich, dass, so jemand ließe seine Liebe über und über strömen in alle Teile seines Wesens zur ewigen Liebe aus Gott und in Gott, der würde verstehen solche Rede der Weisheit. Denn die Liebe ist die Wurzel aller Weisheit, und es ist nirgends Weisheit, denn nur in der Liebe, zur Liebe in Gott. Daher, o Väter, wir haben die Wurzel aus Gott, lassen wir sie schießen in alle Teile unseres Lebens, und meine Empfindung sagt es mir überlaut und klar, dass uns noch gar vieles und Großes gebotet werden aus dem Gnadenmeere der ewigen Liebe, das noch größer, tiefer und erhabener sein wird, denn das, was uns Adam erzählte. Aus Adam und Eva sind wir geboren, daher haben wir viel Fleisch, aber wenig Verständnis des Herzens. Wenn aber einst Menschen aus der reinen Liebe Gottes werden können, geboren werden, denen wird unser Verständnis zum Spielzeuge werden. Und seht, diese kurze Lehrrede gefiel dem Seth und dem Enos wohl, so zwar, dass Enos sich zum Seth wendend sagte: Vater Seth, solche eine Rede voll geheimen Sinnes hat nun Henoch gesprochen, dass sie mir ging wie ein Feuerstrom durch Mark und Bein, und mein Herz erschauerte vor der geheimen Weisheit der göttlichen Liebe in ihm. Höre, Vater, seine Empfindung ist wahr, dass sich sein ganzes Wesen in reinster Liebe und voll Demut ausspricht. Daher soll er ferner ein allgemeiner Lehrer sein aller unserer Brüder und Kinder in der geheimen Weisheit der ewigen Liebe. Denn obschon der Herr jedem gab die Liebe und das Verständnis des Herzens als reine Gnade aus sich selbst, so ist aber andererseits doch auch empfindlich wahr, dass nicht jeder von uns eine gleiche Last heben kann. Und es hat der eine mehr Gewalt in den Füßen, der andere in seinen Händen, ein anderer in seiner Brust, ein anderer in seinem Rücken und wieder ein anderer in seinen Eingeweiden, und der in diesem und der in jenem. Auch hat zwar ein jeglicher ein menschlich Gesicht, und es sieht doch nicht eines dem anderen völlig ähnlich. Und so meine ich denn auch, Henoch hat eine große Macht und Gewalt in seinem Herzen, und es wird ihm darin keiner gleichen. Denn man kann nicht Liebe haben, wie man will, sondern so viel einem der Herr verliehen hat. Jedem hat er zwar gegeben Liebe, aber nicht alle sind sich gleich darin. Daher muss auch das Verständnis verschieden sein, damit ein Bruder dem anderen notwendig werde, wodurch dann erst alles ausgeglichen wird, was der Herr so überweise uneben hat entstehen lassen. Und du, mein lieber Henoch, der du wohl vernommen hast nun diese meine Rede, sage mir, ist es nicht so? Oder kann oder soll oder darf es anders sein? Dein Herz ist stark und dein Verständnis macht das meine zunichte. Daher rede und lehre die rechten Wege des Herrn und zeige uns allen seine unbegreiflichen Fußstapfen und lehre uns, den gerechten, allerheiligsten Namen des Herrn gebührend loben und preisen, wie es sich wohl gezieme für uns Kinder seiner ewigen Liebe und dadurch Kinder unseres alten Vaters. Amen. Und seht, als der fromme Henoch solche Rede voll Würde und Erhabenheit aus dem Munde Enos vernommen, fragte er die beiden Väter: Wird es sich wohl aber ziemen, einem schwachen Kinde denen zu predigen, von denen es noch gar nichts Vieles zu erleben hat? Seth und Enos aber entgegneten und sagten: Lieber Henoch, weißt du denn nicht, wie uns Adam öfter belehret hat? Die Väter haben nur mit dem Segen des Herrn in den Leibern ihrer Kinder Wohnung für unsere jüngeren Brüder gezeugt. Da wir aber Zeuger der Leiber sind und nicht auch der Liebe, die da ist, ein lebendiger Geist aus der Liebe Gottes, so sind wir in der Liebe ja nichts als lauter Brüder und Schwestern untereinander und sind somit viel mehr Kinder eines und desselben überheiligen Vaters in den Himmeln der Höhe, die da ist, eine ewige Wohnstätte der Heiligkeit Gottes, der da ein wahrer Vater unser aller ist. Die Fortsetzung dieses Kapitels folgt demnächst.